Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 133 des Gabelbissen Podcasts. In der heutigen Folge wird sich's wieder mal um eine Frucht drehen, die wir uns genauer anschauen, und zwar eine ganz, ganz typisch österreichische Frucht. Es gibt davon zwei Varianten. Eine, das klingt jetzt ein bisschen arg, mutierte Variante, die schauen wir uns halt im Spezielleren an, und die klassische Variante. Bevor ich jedoch zum Thema der heutigen Folge komme und euch verrate, um was es geht, möchte ich euch kurz noch etwas anderes erzählen. Per Zufall ist mir vor kurzem nämlich ein ganz, ganz spezielles Kochbuch in die Hände gefallen. Und zwar eines von einer gewissen Babette Franner. Und zwar nennt sich das Kochbuch Exquisite Wiener Küche. Geschrieben wurde das Ganze im Jahr 1908. Und wer sich jetzt mit mir vielleicht freut und sagt, juhu, der hat ein altes klassisches Kochbuch bekommen. Nein, leider nicht. Also ich habe eine Variante der Neuauflage bekommen. Wobei Neuauflage heißt folgendes, die alte Variante wurde neu gedruckt. Und zwar wurde das im Jahr 2010 gemacht. Und man hat teilweise einige Worte ersetzt, die anscheinend im Original nicht mehr lesbar sind. Also großteils ist das Ganze noch in der alten Schrift. Die ist, finde ich, für mich sehr, sehr schwer zu lesen. Und ja, manche Passagen, eben die halt schwer lesbar sind, wie ich vermute, wurden dann in moderner Schrift gezeigt. Das Kochbuch selbst beinhaltet eigentlich eine sehr, sehr große Auswahl an Rezepten. Man findet da wirklich alles drin, von Fleisch über vegetarisch, also wobei vegetarisch eher sich im geringeren Bereich befindet und dann halt eher süß. Aber teilweise auch sehr, sehr deftige Sachen. Bei den süßen Sachen ist mir vor allem ein Auflauf ziemlich ins Auge gestochen, nämlich ein Karamellauflauf. Und der ist ja durchaus etwas kalorienreich. Da werden zum Beispiel 250 Gramm Zucker verwendet, 15 Stück Eier, jede Menge Butter, Butter, Butter, Butter, Butter. Ja, sehr, sehr spannendes Rezept, muss ich sagen. Ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass das gut schmeckt, aber... Also überlegt man die Menge an Zucker, die Menge an Eiern plus jede Menge Butter dazu. Ja, hat durchaus nicht gerade wenig Kalorien, oder was meint ihr? Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, möchte ich da eventuell mal das ein oder andere Rezept aus dem Kochbuch probieren, weil es einfach interessant klingt und durchaus anders ist als das, was man heutzutage so kocht. Vor allem auch von den Ausdrücken sind da Sachen drinnen, die wären mir jetzt nicht so geläufig gewesen. Oder kennt ihr Schöps? Ich hätte es nicht gewusst. Ich verrate euch, was es ist. Es geht dabei um Schaffleisch. Schöpsernes. Ja, Schaffleisch zum Beispiel. Wenn ich ein Rezept nachkoche, dann werde ich euch vermutlich eine Gabelbissenfolge daraus machen. Und zwar wird das dann ein klassischer Gruß aus der Küche. Ja, und um was geht es denn eigentlich heute in der heutigen Folge? Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Und da möchte ich euch heute das Griecherl vorstellen oder wie man auch sagt, das Griecherl. Ja, das Griecherl ist eine spezielle Variante der Pflaume. Und da kommen wir gleich zu dem, was oft falsch gemacht wird. Sie wird oft mit der Ringlotte verwechselt. Man, an sich ist die Ringlotte auch eine Pflaume, nämlich eine Edelpflaume. Wenn man es jetzt ganz genau sagen würde, wäre sie die Prunus domestica italica. Das Griecherl hingegen ist aber die Prunus domestica institia. Also man sieht, botanisch gesehen zwei unterschiedliche Pflanzen. Sehen sich ähnlich, ja, die Ringlotte und das Griecherl, würde ich jetzt nicht abstreiten, aber sind zwei grundverschiedene Pflanzen, aber wird halt immer wieder gerne verwechselt. In seine vorwiegende Heimat vom Griecherl, von dem, das wir uns heute genauer anschauen, ist das Waldviertel. Und im Waldviertel hat man sich darum bemüht, dass das Ganze ein Genussregionprodukt wird. Und da hat man sich wirklich ordentlich ins Zeug gelegt und seit einigen Jahren hat es den Status Genussregionsprodukt erreicht. Das heißt, dass diese Griecherlart, die da eben im Waldviertel oben wächst, das Waldviertler Griecherl, nur in der Region angebaut werden darf. Es gibt aber noch eine zweite Anbauregion, wo, ich sage einmal, die Vorlage, das Original herkommt, nämlich die Steiermark. Der wesentliche Unterschied zwischen dem steirischen und dem Waldviertler Griecherl ist, dass der steirische eine rot- oder blau gefärbte Schale hat, eher blau, und die Waldviertler Variante ist gelblich bis grün. Beim Kricherl generell handelt es sich übrigens um eine Wildobstart. Das heißt, die Obstbauern müssen diesen Baum nicht veredeln, um daraus wirklich gute Produkte zu bekommen. Das hat das Kricherl von sich aus. Und das finde ich auch interessant. Es ist die älteste Kulturpflanze Mitteleuropas. Ich meine, wir kennen auch andere alte Kulturpflanzen, aber das ist eben die älteste, die wir hier im Mitteleuropa haben. Die Ursprünge vom Waldviertler Kricherl, die dürften vermutlich auf den mährischen Raum zurückgehen oder teilweise auch aufs Weinviertlerische. Und zwar dürfte das Ganze schon so in etwa 6000 Jahre her sein. Nur, und dann kam es eben zu der Veränderung, und zwar ein, unter Anführungszeichen, genetischer Fehler ließ diese Pflanze des Waldviertler Kricherl entstehen, denn nämlich dieser Kricherl-Variante fehlt im Gegensatz zur steirischen ein Gen. Und genau dieses Gen ist für die blaue Farbe der Schale verantwortlich. Wer jetzt sagt, okay, das ist eigentlich schlecht, na, dem würde ich jetzt nicht unbedingt 100% so zustimmen. Das ist nämlich genau dieses fehlende Gen ist der wesentliche Vorteil, dass diese Pflanze wunderbar in der Waldviertler Hochebene gedeihen kann. Das steirische Kricherl könnte da oben in der Gegend nie reif werden. Durch die Witterung, die dort herrscht, die Wetterbedingungen etc., würde es diese Pflanze nicht schaffen, den blauen Farbstoff auszubilden. Und genau das ist eben der Vorteil von der Waldviertler Variante dann. Der fehlt das Gen, die braucht den Farbstoff nicht ausbilden und somit wird diese Frucht früher reif und hat sich mehr oder weniger den Gegebenheiten dieses Klimas angepasst. Man darf sich das aber so vorstellen, dass im Mährischen oder im Weinviertlerischen dann von heute auf morgen auf einmal die Kirchelbäume statt blau eben dieses gelblich-grüne hatten, weil auf einmal das Gen gefehlt hat. Nein, nein, das ist wie hier so oft halt in der Natur. Es gab einen Baum, da gab es, also man so vermutet man, das ist jetzt nicht hundertprozentig niedergeschrieben, aber so geht die Wissenschaft mehr oder weniger davon aus. Es gab einen Baum, da gab es mal vereinzelt so grüne Kricherl oben. Und hat den Leuten aber auch geschmeckt und irgendwie vielleicht optisch gefallen. Und so hat man dann versucht, eben aus diesen wieder neu zu ziehen, um mehr oder weniger mehr, in Anführungszeichen, farblose Pflanzen zu bekommen, also Pflanzenfrüchte zu bekommen. Und so ist es dann in der Zeit mehr oder weniger entstanden, dass es dann reine farblose oder halt gelb-grünlich gefärbte Kricherl gegeben hat. Die Pflanze selbst ist übrigens nicht so lahmlegig, wie wir es zum Beispiel vom Apfel her kennen. Der überlebt zum Beispiel 120 Jahre, auch wenn ich mich nicht so groß um ihn kümmere. Beim Kricherl ist es anders. Das kommt in der Regel auf so circa 50 Jahre. Im Gegensatz zu anderen Pflanzen ist es bei dem Kricherl aber so, der Baum stirbt nicht sofort. Das heißt, dass es nicht sehr rapide geht. Das ist ein sehr schleichender Prozess. Das geht also sehr langsam voran. Und während der Baum stirbt, bildet er eine sogenannte Wurzelbrut aus. Wurzelbrut heißt, dass er von seinen Wurzeln aus neue Bäume bildet. Und da ist es jetzt für den Obstbauern wichtig oder für denjenigen, der es in seinen Garten oder egal was er damit machen möchte, das halt bewirtschaften will, wichtig zu handeln. Die Brut muss, und das finde ich klingt jetzt sehr brutal, aber es ist der Begriff, der da verwendet, muss abgestochen werden. Also das darf man jetzt bitte nicht verwechseln, ich weiß, das klingt sehr brutal. Das heißt einfach, dass diese neue Pflanze getrennt wird vom Wurzelgeflecht des großen Baums und da woanders wieder eingepflanzt wird. Aber was angestochen, abgestochen und Brut, das ja, ist ja, okay. Kommen wir lieber weiter zum Thema. Und an anderer Stelle wird das dann, wie gesagt, wieder eingesetzt. Und dann kann da ein neuer Baum daraus entstehen. Jetzt habe ich ja schon so oft den Begriff Kricherl oder Kricherl gesagt. Nur wo kommt das jetzt her? Wir haben ja das öfter, dass das ja ganz spezielle Geschichte hat, wo das herkommt. Und bei dieser Frucht weiß man es nicht hundertprozentig, wo es jetzt genau herkommt. Es gibt zwei Theorien. Und zwar die eine, weil der Baum eher langsam wächst, er wächst kriechend, hat man das so genannt. Ja, man könnte passen. Mir gefällt die zweite Variante besser. Und zwar kommt es nämlich, so vermutet man, vom alemannischen Dialekt. der ein ähnliches Wort kennt für einen Baum. Klingt für mich jetzt ein bisschen plausibler, was wirklich war. Das kann man heutzutage ja nicht mehr rausfinden. Ich habe vorher gesagt, er wächst kriechend, der Baum. Was rede ich denn da? Der Ertrag nämlich dieses Baums, der hängt extrem stark vom Alter ab. Junge Pflanzen haben da fast keinen Ertrag. Es kann durchaus vorkommen, dass bis zum dritten Jahr dieses Baums der komplett ohne Früchte auskommt. Wenn ihr euch einen jungen Baum pflanzt, also bitte nicht wundern, wenn da mal keine Früchte oben sind, das ist beim Kricherl durchaus normal. Eventuell, sage ich einmal, kann es sein, dass man ab dem fünften Jahr schon geringe Erträge erzielen kann. Wir reden da von Mengen von 1,5 bis 1,5 Kilogramm. Das geht dann halt so immer ein bisschen weiter und erst wenn der Baum so 10 Jahre alt wird, so ab 10 Jahren, es kann auch später erst einsetzen, spricht man da von der Vollernte beim Kricherl. Und da kann man dann 100 bis 150 Kilogramm in etwa ernten. Das Kricherl übrigens zählt zu den Steinfrüchten. Das heißt, wir haben einen Steinkern drinnen, wie wir es von der Marille zum Beispiel erkennen oder vom Pfirsich. Wesentlich ist beim Kricherl, dass man den Kern nicht so schön rauslösen kann, wie wir es zum Beispiel von der Marille kennen, weil da geht das bei einer vollreifen Frucht einfach. Beim Kricherl geht das leider nicht so. Das Fruchtfleisch ist, wie bereits erwähnt, beim Waldviertler oder auch beim Steirischen, bei beiden, gelblich bis grün. Und wie haben wir gesagt, die Schale unterscheidet sich. Ja. Und im Vergleich zur Zwetschge ist das Kricherl viel, viel weicher. Und das kommt daher, da diese Frucht einen höheren Gehalt an Wasser hat. Geschmacklich gesehen her ist das Ganze eher süßlich gehalten. Und erinnert ein bisschen vom Geschmack so ja, eine Mischung aus Pflaume und Zwetschge mit leichten Nuancen von Zitrusfrüchten. Also wenn ihr mal ganz genau schmeckt, man schmeckt es wirklich raus. Also ich habe das mal gelesen und dachte, das kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn man wirklich fein schmeckt, kann man durchaus diese leichten Zitrustendenzen rausschmecken. Primär, da würde ich aber jeden recht geben, der sagt, schmeckt man nicht, gebe ich euch recht, erinnert mehr an Pflaumen oder Zwetschgen. Klar. Die Schale beim Kricherl, die ist eher säuerlich und das finde ich, rundet das Ganze schön ab. Ich habe Süßes und was Säuerliches im Herz, was willst du mehr? Geerntet wird die Frucht übrigens, wie wir es vom Dirndl her schon kennen. Es wird nicht gepflückt oder der Baum fest geschüttelt. Nein, man wartet, bis die vollreife Frucht vom Baum von selber runterfällt. Und auch hier haben wir wieder den großen Aufwand dahinter. Das Ganze muss von Hand sortiert werden, etc. etc. Verwertet wird die Frucht übrigens sehr, sehr vielseitig. Vor allem im Waldviertel wird da gern Marmelade draus gemacht, Gelee, Sirup, Saft, Brand, Likör, Wein, Most, Dörrobst, etc. etc. Also ihr seht, das wird wirklich sehr, sehr vielseitig verwertet. Ja, und übrigens sogar, das wusste ich nicht, das habe ich im Zuge der Recherche dann gelesen, hätte ich auch persönlich noch nie gesehen und auch noch nie gekostet, selbst die Kerne vom Kricherl werden verwertet und da wird nämlich Kricherlkernöl draus gemacht. Die Steiermark, die ist bei dieser Frucht ja für ein Produkt ganz, ganz besonders berühmt, nämlich für den Kricherlbrand. Das ist mehr oder weniger das Vorzeigeprodukt aus der Steiermark und die meischen das auch auf eine ganz spezielle Art und Weise. Ich habe euch ja vorher gesagt, der Stein, also der Kern, lässt sich nur schwer lösen und darum wird in der Steiermark einfach der Kern mitgemeischt. Und das verleiht dem Brand im Nachhinein einen ganz besonderen, leicht holzigen Geschmack durch den Kern. Und wenn die ganze Maische dann schon richtig schön am Arbeiten ist, löst sich der Kern dann doch raus, dann wird der abgeschöpft und kommt weg und die Maische geht so zu Ende. Ja, und dann wird das Ganze eben gebrannt. Im Waldviertel wird das, was ich weiß, der Brand dann wieder ein bisschen anders gemacht, aber das ist nicht deren Hauptprodukt, das ist dann mehr oder weniger den Steirern überlassen. Nach viel grauer Theorie kommen wir natürlich wie immer zum Rezept der heutigen Folge und da haben wir mal was Spezielles, nämlich ein 2-in-1 Rezept. Wir machen eins und nebenbei fällt uns noch was anderes schön Praktisches raus. Was machen wir heute? Ein Kricherl Rosmarin Gelee und dabei raus fällt dann noch nebenbei ein schönes Kompott. Für so 4 Gläser Art 250 ml, sprich 1 Liter Gelee, benötigen wir 1,5 Kilogramm Kricherl, 200 ml Wasser, 400 Gramm Gelierzucker, und zwar da bitte achtet drauf, nehmt den Gelierzucker Verhältnis 3 zu 1, keinen 1 zu 1, keinen 2 zu 1, bitte den 3 zu 1 verwenden. Außerdem benötigen wir noch 5 Zweige Rosmarin, frisch natürlich, eine Zitrone unbehandelt, weil wir benötigen die Schale. Und zusätzlich für das Kompott, das wir dann machen wollen, benötigen wir noch etwas zusätzliches Wasser, Zucker, Zimt und wer möchte, kann optional auch noch etwas Inländer rum reingeben. Ich sehe davon ehrlich gesagt eher ab, darum erwähne ich es nur kurz am Rande und werde es auch nicht im Blog listen, weil meines Erachtens der rundende Geschmack des Obstes für mich persönlich zu sehr verfälscht. Ja, im ersten Schritt müssen wir mal, und das ist auch der aufwendigste, die Kirschel entsteinen. Dazu einen Tipp, nehmt am besten einen gescheiten Kirschentkerner, mit dem geht es noch am komfortabelsten, sage ich jetzt einmal so. Danach bringen wir das Wasser, die 200 ml zum Kochen und geben unsere Kirschel hinein, die übrigens im Vorfeld, das habe ich vorher ganz vergessen zu erwähnen, noch halbieren und dann halbiert eben kochen. Und das Ganze dann bei offenem Deckel für 15 Minuten. Danach legen wir ein Sieb mit einer sauberen Stoffwindel aus. Am besten ist es, nehmt immer ein und dieselbe Stoffwindel nur fürs Kochen. Wenn man die für anderes verwendet, kann es nämlich sein, dass die vom Waschpulver, was auch immer, dann einen speziellen Geschmack annimmt. Und das kann sich, ja, es kommt halt immer darauf an, wie es wäscht, dann halt auf den Geschmack des Endprodukts, das ihr macht, auswirken. Aber generell, wenn man ordentlich das und gut ausspült, ist jetzt nicht so ein großes Problem mit der Stoffwindel. Und in diese 7 Meter ausgelegten Stoffwindel, da geben wir dann die Kirchelmasse mal rein und lassen das mal schön abtropfen. Wenn dann alles durch ist, nehmen wir das raus und drücken das schön fest aus, damit wir wirklich so viel Flüssigkeit wie möglich rausbringen. Die Rückstände schmeißen wir jetzt nicht weg, die in der Windel drinnen bleiben. Nein, nein. Die kochen wir mit Wasser gemeinsam nochmal auf, geben Zimt und Zucker dazu, schmecken das damit mehr oder weniger ab, wer möchte eben auch darum, und fertig ist schon mal das Nebenprodukt unseres Gelees, das Kompott. Das könnt ihr dann gleich einmal essen, wenn ihr wollt. Oder hebt es für später auf, zum Beispiel für einen Kaiserschmarrn oder wo dazu. Zurück zu unserem Gelee. Die Zitrone müssen wir wirklich schön gründlich waschen und circa die halbe Schale reiben wir ab. Achtung, nicht zu tief reinreiben. Das Weiße wollen wir nicht, weil das bringt uns zu viel Bitterstoffe dann mit rein in das Ganze. Den gewonnenen Kirschelsaft lassen wir mal aufkochen und sobald der kocht, geben wir den Rosmarin dazu, den Zitronenabrieb und den Gelierzucker. Und das lassen wir dann so für gut 15 Minuten einmal einkochen. Und danach füllen wir mal die erste Gelierprobe durch. Und das funktioniert ganz, ganz einfach. Am besten nehmt euch einen weißen Kaffeeuntersetzer und auf den lasst ihr ein paar Tropfen von eurem Gelee rauf. Also mit einem Kaffeelöffel rein, ein paar Tropfen auf die Untertasse lassen und dann ein bisschen warten, bis es abkühlt. Wenn das Ganze geliert, dann könnt ihr es abfüllen. Solltet es noch nicht gelieren, lasst es ruhig noch ein bisschen weiter kochen. Dann macht es erneut die Gelierprobe. Wenn es dann geliert, eben abfüllen oder halt dann dementsprechend noch ein bisschen nachkochen. Die Flüssigkeit füllt sie dann am besten in ausgekochte Gläser, also in Marmeladegläser, wenn ihr welche zu Hause habt. Man kann aber sicherlich auch Rexgläser, Weckgläser und was es sonst noch so für Marken auf dem Gebiet gibt, verwenden. Dann Deckel zumachen und das Ganze über Nacht am besten mit einem Küchentuch bedeckt abkühlen lassen, damit es eben schön in aller Ruhe gelieren kann. Ja, und dann könnt ihr es auf Lager legen oder, wenn ihr wollt, auch gleich zum Frühstück essen. Also ich persönlich kann euch sowas nur empfehlen. Es ist mal ein bisschen was anderes. Rosmarin und Kirschel ist einmal ein sehr spezieller Geschmack. Kann man empfehlen, kann man durchaus einmal ausprobieren. Natürlich, mit Kirschel könnte man auch einen klassischen Röster machen. Warum immer Zwetschgenröster? Man kann es auch mit Kirschel machen. Schmeckt auch, finde ich, sehr, sehr gut. Vor allem, weil es ja durchaus ähnlich der Zwetschge ist. Sollte es von eurer Seite aus noch Fragen zum Gelee geben oder zum Kirschel, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. Na gut, dann bleibt mir zu guter Letzt nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus!